Telefonat 3. Ich wollte wegen der Perfusoreinstellung nachfragen. Ich denke, es wurde nur aus Versehen falsch aufgeschrieben. Okay, was wurde denn vermerkt? Wir lassen den Perfusor sonst immer mit der Einstellung Milliliter pro Stunde laufen. Aber hier ist jetzt Milligramm pro Stunde eingetragen worden. Würden Sie bitte den letzten Teil nochmal wiederholen? Ich habe nur Milligramm verstanden. Ja, hier steht statt Milliliter Milligramm. Und wir lassen den Perfusor eigentlich immer in der Einstellung Milliliter pro Stunde laufen. Jetzt habe ich alles mitbekommen. Sie haben völlig recht. Das war bestimmt eine Unaufmerksamkeit. Ich komme trotzdem gleich zu Ihnen und korrigiere den Eintrag.